Mittlerweile hat man wieder im Auge, dass in der Vergangenheit Wirtschaftskrisen stets umso stärker waren und umso länger dauerten, je höher der Verschuldungsgrad im vorhergehenden Aufschwung war. Eine aktuelle Analyse untersucht annähernd 200 Rezessionen zwischen 1870 und 2008 in 14 entwickelten Ländern und kommt zum Ergebnis: More credit-intensive booms tend to be followed by deeper recessions and slower recoveries. Ein besonders hoher Verschuldungsgrad, excess leverage, makes matters worse in all cases, in normal as well as financial recessions. Die vom amerikanischen Subprime-Boom ausgehende Weltfinanzkrise ist dafür das schlagendste Beispiel. Reichlicher Kredit, niedrige Zinsen sowie minimale bzw. fehlende Eigenkapitalanforderungen machen es leicht, Käufe von Vermögenswerten vorzugsweise mit Kredit zu finanzieren. Ein einfaches Beispiel. Wurde die Anschaffung eines Vermögensgegenstandes zu 90% fremdfinanziert, was ja mit sehr niedrigen Zinsen möglich war, und stieg der Wert dieses Vermögensgegenstandes um nur 20%, dann hatte sich das Eigenkapital bereits verdreifacht. Wegen der wunderbaren Gewinnmöglichkeiten führten steigende Preise von Vermögensgegenständen zu weiter steigender Nachfrage. Dies ließ die Preise noch mehr steigen, was zu noch mehr kreditfinanzierten Käufen führte, und so nährte der Boom sich selbst. Irgendwann aber platzt jede Vermögensblase, die Preise normalisieren sich wieder, und dann wirkt dieselbe Mechanik in die gegenteilige Richtung. Schon ein maßvoller Preisverfall bewirkt, dass bei Investitionen mit niedrigem Eigenkapital die Schulden den Vermögenswert übersteigen. Das Eigenkapital ist vernichtet. Der Verkaufsdruck steigt, die Preise fallen weiter und führen zu noch stärkerer Vermögensvernichtung. So war es bei der Weltfinanzkrise 2007-2009. Nur fiel dies im Vorhinein kaum einem auf, schon gar nicht leider den Verantwortlichen für die amerikanische Geldpolitik. Aber auch nicht den Ökonomen beim IWF. Für die Geldpolitik ist deshalb eine zentrale Lehre aus der Weltfinanzkrise, dass es nicht ausreicht, auf die Inflationsrate zu achten. Auch Preisblasen bei den Vermögenswerten müssen vorausschauend verhindert werden. Das geht am besten, indem die Zinsen nicht zu niedrig sind und gleichzeitig die Eigenkapitalanforderungen einigermaßen hoch. Niemand weiß nämlich, wo richtige Preise liegen, und deshalb erkennt man Preisblasen meist zu spät. Zu niedrige Zinsen und zu niedrige Eigenkapitalanforderungen erhöhen die Anreize für spekulatives, riskantes Verhalten. Dauerhaft zu niedrige Zinsen stellen deshalb jenseits von Inflationsgefahren ein ernsthaftes Risiko dar. Deshalb äußert die Bundesbank generell Vorbehalte gegen das schon seit geraumer Zeit anhaltende Niedrigzinsumfeld. Mittelfristig fördert es die Suche nach Rendite unter Inkaufnahme hoher Risiken, verleitet über Kreditstundungen und die Nachverhandlung ausfallbedrohter Kredite zu verzögerter Bereinigung der Bankbilanzen und trägt zum Aufbau globaler finanzieller Ungleichgewichte bei. Schade nur, dass die Bundesbank bei der EZB nicht mehr die Richtung der Geldpolitik bestimmt und auch international kein Gehör findet. Ungeachtet der Erfahrungen mit der Krise und der Analyse der Krisenursachen dominiert nämlich seit 2007 bei der Federal Reserve, bei der Bank of England und auch bei der EZB eine Politik extrem reichlicher Geldversorgung und extrem niedriger Zinsen. Dies war 2009 zur Krisenbekämpfung sicherlich gerechtfertigt. Mittlerweile aber scheint es so, als ob die Geldpolitik alle Fesseln und traditionellen Bedenken abgelegt habe. Im Euroraum geht es darum, die Staatsfinanzen und die Banken zu retten. In den USA und in Großbritannien dagegen stellen sich die Notenbanken in den Dienst einer Wirtschaftsbelebung um jeden Preis. Die zu diesem Verhalten passende Geldtheorie muss allerdings erst noch erfunden werden. Auch wissenschaftlich scheint gegenwärtig alles im Fluss. Die gegenwärtig weltweit betriebene Politik extrem niedriger Zinsen trocknet zudem den Interbankenmarkt aus. Es ist doch klar, dass sich Banken gegenseitig kein Geld mehr leihen, sondern gleich zur Zentralbank gehen, wenn sie dort Geld zu niedrigen Zinsen jederzeit in unbegrenzten Mengen bekommen und dort auch sicher anlegen können. Der krampfhafte Versuch einer Zentralbank, eine Kreditverknappung um nahezu jeden Preis zu verhindern, kann in paradoxer Weise zu einem Crowding-out der normalen Wege zur Entstehung von Kredit führen. Außerdem begünstigt die Nullzinspolitik den Kapitalexport ins Ausland. Sogenannte Carry-Trades finden statt. Damit geraten die Währungen der Kapitalimportländer, meist Schwellenländer, unter Aufwertungsdruck. Das kann im Land der Nullzinspolitik zu steigenden Preisen für Importgüter und damit zu importierter Inflation führen. Das spricht dafür, dass die Zinsen positiv sind und ein bestimmtes Niveau nicht unterschreiten. Ich halte einen geldpolitischen Kurs dauerhaft niedriger Zinsen auch deshalb für äußerst gefährlich, weil er die Basis für künftige Kredit- und Vermögensblasen sein kann. Zudem stellt diese Art von Geldpolitik einen weiten Mantel für künftige inflationäre Entwicklungen bereit. Dies gilt auch dann, wenn, wie im Augenblick, die stark expandierende Geldbasis zunächst nicht zu mehr Kredit führt. Im Falle von Kostendruck oder von Angebotsengpässen ist es nämlich leichter, Preise zu erhöhen bzw. steigende Kosten in steigenden Preisen zu überwälzen, wenn die Liquiditätsversorgung reichlich ist und die Zinsen niedrig sind. Diese Fehlentwicklungen drohen die zentrale Erkenntnis der Weltfinanzkrise zu überlagern, dass es eben die exzessive Vergabe zinsgünstiger Kredite war, die zu Spekulationsblasen und letztlich zur Krise führte. Der Ökonom Richard Werner weist zudem darauf hin, dass es für Wachstum und Stabilität eben nicht egal ist, wofür Kredite verwendet werden. Zentralbanken müssten auch die Kreditstruktur analysieren und bei Bedarf lenkend eingreifen. Sie dürften sich nicht nur auf die globale Geldversorgung konzentrieren und dabei Geldflüsse und Verwendungszwecke ignorieren.